Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have arrived at verse 9 in 1 John 1. Wir sind bei Vers 9 von 1. Johannes 1 angekommen. So many discussions have been going on about this verse. Es gibt so viele Diskussionen über diesen Vers. And I don't know who started it. Well, maybe I do know who started it. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Nun, vielleicht weiß ich es doch. I mean, I know who is teaching that. Zumindest weiß ich, wer dies lehrt. But that's okay. People can teach whatever they want to. Aber das ist in Ordnung. Die Menschen können lehren, was sie wollen. But there is a teaching going around that says that this is not written to Christians. Es gibt jedoch eine Lehre, die lautet, dass Johannes dies nicht an Christen geschrieben hat. And the teaching goes something like this, that John wrote this to the agnostics. Die Lehre besagt, dass Johannes dies an die Agnostiker geschrieben hat. Well, it doesn't make sense, because if you read everything so far, he's clearly speaking to the Christian community. Aber das ergibt keinen Sinn. Denn wenn man alles liest, was bisher geschrieben wurde, spricht Johannes eindeutig zur christlichen Gemeinschaft. The teaching that's going around is that we do not have to confess our sins anymore. Die Lehre, die kursiert, besagt, dass wir unsere Sünden nicht mehr bekennen müssen. I do not agree with it. I think our sins need to be confessed. Dem stimme ich nicht zu. Ich denke, wir müssen unsere Sünden bekennen. There's a difference between asking to be forgiven or between confessing your sins. Es gibt einen Unterschied zwischen der Bitte um Vergebung und dem Bekenntnis deiner Sünden. Do we need to ask God to forgive our sins? Müssen wir Gott bitten, uns unsere Sünden zu vergeben? I don't think so, because our sins are forgiven, past, present and future. It's a done deal. Ich denke nicht, denn unsere Sünden sind in der Vergangenheit, in der Gegenwart und Zukunft vergeben. Das ist bereits erledigt. God doesn't need to be asked so that you have your sins forgiven, but your brothers and sisters or the other people have to be asked. Du musst Gott nicht um Vergebung deiner Sünden bitten, aber deine Brüder und Schwestern oder die anderen Menschen sind es, die du um Vergebung bitten musst. In Christ, God has forgiven me all of my sins, so I don't need to ask him. In Christus hat Gott mir alle meine Sünden vergeben, so dass ich ihn nicht mehr darum bitten muss. But if I sin against you, you haven't already forgiven me. Past, present and future. You still have to choose to forgive me. Aber wenn ich gegen dich sündige, hast du mir nicht bereits in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben. Du musst dich immer noch dafür entscheiden, mir zu vergeben. This is why when it comes to the brothers and sisters, it's different than when it comes to God. Deshalb ist es bei den Brüdern und Schwestern anders, als wenn es um Gott geht. The Passion puts a but in here and I like the but. Die Passion-Übersetzung fügt hier ein Aber ein. Und ich mag dieses Aber. Because first he says, don't fool yourself and say or act like you don't have any sin. That means you haven't sinned when you did. Denn zuerst sagt er, macht euch nichts vor, indem ihr sagt oder tut, als hättet ihr keine Sünde. Das heißt, du sagst, du hättest nicht gesündigt, obwohl du es doch getan hast. And then he says, but that means you have to do something else now instead. Dann sagt er aber, was bedeutet, dass du stattdessen etwas anderes tun musst. But if we freely admit our sins, when his light uncovers them, wenn wir aber unsere Sünden bereitwillig bekennen, wenn sein Licht sie aufdeckt, look what the Bible says, what's gonna happen then. Schau dir an, was laut Bibel dann passieren wird. He will be faithful and forgive us every time. Wird er uns jedes Mal treu vergeben. Now I believe that the reason why our sins still should be confessed, ich glaube, der Grund, warum wir unsere Sünden immer noch bekennen sollten, ist, is for a very simple reason, but for our own conscience. Ist ganz einfach unser eigenes Gewissen. I know some people think that this verse says that if we don't confess our sins to God, he will not forgive us. Ich weiß, einige Leute denken, dieser Vers besagt, dass Gott uns nicht vergeben wird, wenn wir unsere Sünden nicht vor Gott bekennen. But I don't believe that this is the meaning. Aber ich glaube nicht, dass dies die Bedeutung ist. And I will tell you why. Und ich sage dir auch warum. Because here when the Passion says he will be faithful to forgive us every time, wenn es hier in der Passion Übersetzung heißt, wird er uns jedes Mal treu vergeben, the original Greek puts the word forgive again in the past tense. So steht das Wort vergeben im griechischen Originaltext wieder in der Vergangenheitsform. So in other words it's saying we confess our sins and God is faithful and he's already forgiven us. Mit anderen Worten heißt das, dass wir unsere Sünden bekennen und Gott treu ist und uns bereits vergeben hat. And also when it says and he cleanses us, it's also written in the past tense. Das gleiche gilt für die Formulierung und er reinigt uns, die in der Vergangenheitsform geschrieben steht. Now, let's ask the question then, if he already has cleansed me and he is already forgiven me, why then should I have to confess my sin? Stellen wir uns die Frage, wenn er mich bereits gereinigt und mir bereits vergeben hat, warum sollte ich dann meine Sünden bekennen müssen? I believe that if you take not only this verse and the immediate context, but take the wider context. Ich glaube, wenn man nicht nur diesen Vers und seinen unmittelbaren Kontext betrachtet, sondern auch den weiteren Kontext. And if you actually go and look into what John is teaching a little bit later in this letter. Und sich anschaut, was Johannes etwas später in diesem Brief lehrt. He's talking about our conscience that accuses us and therefore we don't have freedom before God. Wird man sehen, dass er über unser Gewissen spricht, das uns anklagt und dass wir infolgedessen keine Freiheit vor Gott haben. Do you remember that I said there are two different things? The ones that what God is giving us and the ones that what we actually take. Erinnere dich daran, dass ich sagte, es sind zwei verschiedene Dinge. Das, was Gott uns gibt und das, was wir tatsächlich nehmen. And receiving in the New Testament, in the Greek, it always means you grab something. Im Neuen Testament bedeutet empfangen, im Griechischen immer, dass man etwas ergreift. How are you going to grab the things from God if your conscience accuses you? Wie kann ich die Dinge von Gott ergreifen, wenn mein Gewissen mich anklagt? Therefore, does God need me to confess my sins or do I need it? Ist es also wichtig für Gott, dass ich meine Sünden bekenne, oder ist es für mich wichtig? I'm the one who need it. Ich bin derjenige, der es braucht. Because if I don't confess my sin, there will be a constant accusation in my own conscience. Denn wenn ich meine Sünden nicht bekenne, wird mein Gewissen mich ständig anklagen. And then what's going to happen? Was passiert dann? Then we live with this accused conscience, we live with guilt, shame, and the devil will use that. Dann lebe ich mit einem schlechten Gewissen, mit Schuld und Scham. Und der Teufel nutzt das aus. Because we are now keeping things in darkness and darkness is the place where the devil works. Weil ich die Dinge jetzt im Dunkeln halte und Dunkelheit ist der Ort, an dem der Teufel wirkt. So now, even though God has forgiven us, but our heart doesn't grasp that. Obwohl Gott uns also vergeben hat, begreift unser Herz das nicht. Therefore, I do believe in the whole context, it's important that we don't hide our sin, we bring it to the light, so that we can experience that koinonia from our point of view. Aufgrund des gesamten Kontextes glaube ich daher, dass es wichtig ist, dass wir unsere Sünden nicht verbergen, sondern sie ans Licht bringen, damit wir koinonia von unserer Seite erleben können. Remember, God is a heart God. Denke daran, Gott ist ein Gott des Herzens. And we relate to him from heart to heart. Und wir sind mit ihm in einer Beziehung von Herz zu Herz. From God's point of view, our fellowship will not be broken when we sin, because Jesus resolved all of that. Aus Gottes Sicht zerbricht unsere Gemeinschaft nicht, wenn wir sündigen, denn Jesus hat all das gelöst. But with our heart, it's going to be very hard to live in this beautiful, intimate relationship with God if we have unconfessed sin. Aber für unser Herz ist es sehr schwer, in dieser schönen, intimen Beziehung mit Gott zu leben, wenn wir nicht bekannte Sünden haben. So it is clear that God has forgiven us, he has cleansed us, it's in the past tense. Es ist klar, dass Gott uns vergeben hat, er hat uns gereinigt, es steht in der Vergangenheitsform. But our hearts need that we bring things to the light. Aber für unser Herz ist es wichtig, dass wir die Dinge ans Licht bringen. I will see you tomorrow. Bis morgen.